Mein Name ist Ryan Dykes und das sind unsere aktuellen Themen. Man versucht Jugendlichen zu entführen, St. Martin und Arche Noah bleiben Sprachkitas und Zirkus startet in Nienburg. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Der Kirchenkreis Nienburg gibt in einer Pressemitteilung bekannt, dass zwei der Kindertagesstätten in kirchlicher Trägerschaft, St. Martin und Arche Noah, für das Bundesprogramm Sprachkitas ausgewählt wurden. Dadurch sei es möglich, dass die beiden Sprachfachkräfte Inka Mertens-Bargemann und Nadine Jäkel in den jeweiligen Einrichtungen auch weiterhin ihre wertvolle Arbeit leisten können. Das Programm stärkt die alltagsintegrierte sprachliche Bildung, die Pädagogik sowie die Zusammenarbeit mit Familien in den Kitas, heißt es hierzu aus dem Bundesministerium. Der Zirkus Probst gastiert auf der Festwiese in Nienburg. Am Donnerstag findet um 17 Uhr die erste Vorführung statt. In dieser Saison gibt es unter anderem eine Show mit Wildkatzen. Tierlehrer Tom Diek Jr. ist in einer Zirkusfamilie groß geworden. Die Tiere sind mittlerweile in der 20. Generation in menschlicher Obhut geboren und aufgewachsen. Und ich mache das jetzt mittlerweile in der 3. Generation. Also von dem her sind wir alte Hasen im Geschäft. Also ich habe insgesamt 8 Raubtiere, davon 4 Tiger, 2 weiße Löwen und 2 Liger. Also Liger ist für Amateure eine Kreuzung zwischen Löwe und Tiger und sind zurzeit die einzigen in Europa, die man besichtigen kann. Allein schon die Liger durch ihre Präsenz mit einer Schulter Höhe von 1,20 Meter, wenn die Manege betreten, das ist für das Publikum immer so ein Wow-Effekt. Und dann, einfach die Trickfolge der Nummer ist relativ außergewöhnlich und ist einer der größten gemischten Raubtiernummern, die zurzeit in Europa zu sehen ist. Ein bisher unbekannter Mann hat am Sonntag gegen 19 Uhr in der Gemarkung Dahlaten bei Uchte einen 14-jährigen Jugendlichen vom Fahrrad gezerrt und in seinem Auto eingesperrt. Beim Halt vor einem Stoppschild an der B61 konnte sich der Jugendliche befreien. Der Täter flüchtete in Richtung Sulingen. Beschrieben wird der Mann als ca. 40 Jahre alt, 1,75 groß, mit dunkelbraunem und mittellangem Haar. Diese Person sprach ein akzentfreies Deutsch, war weder Bart noch Brillenträger und zur Vorfallszeit mit einem braunen T-Shirt und einer langen, dunklen Jeans bekleidet. Die Polizei Nienburg hofft nun auf weitere Zeugenhinweise. Und wir kommen noch zum Sport. Die Qualifikation zur Fußballbezirksliga geht heute in die entscheidende Phase. Favorit Mellendorf empfängt um 19 Uhr den noch Bezirksligisten Neuenkirchen. Mellendorf reicht dank des 2:1 Sieges gegen Eistrup ein Sieg oder ein Unentschieden zum Aufstieg. Neuenkirchen braucht dafür nach der 2:1 Niederlage gegen Eistrup unbedingt einen Sieg, allerdings einen höher als 1:0. Bei diesem Ergebnis würde aufgrund der mehr geschossenen Tore Eistrup in den Bezirk aufsteigen. Bei einem 2:1 Sieg der Neuenkirchener entscheidet das Elfmeterschießen. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.